Deutschlandfunk Kultur. Feature. Ein Autor begibt sich in den Süden der USA, um über Rassismus zu berichten. Der Autor selber ist ein Weißer. Wie kann das gelingen? Welche Perspektive liegt seinen Fragen zugrunde? Mit welcher Haltung steht ein weißer Dokumentarist seinen schwarzen Interviewpartnern gegenüber? Muss sich ein Weißer erst seines Weißseins bewusst werden, wenn er mit Schwarzen über Rassismus sprechen will? All diese Fragen hat sich der Autor Christian Lerch gestellt, bevor er sich auf seine Reise nach Mississippi begeben hat. Mississippi gehört zu den ärmsten Staaten der USA und belegt im Hinblick auf Zugang zu guter gesundheitlicher Versorgung, Bildung und Lebenserwartung den letzten Platz. Einer von 5 Menschen lebt hier unterhalb der Armutsgrenze. Davon ist die große Mehrheit schwarz. Woher kommt es, dass auch ein halbes Jahrhundert nach dem Civil Rights Act Schwarze in den USA immer noch keine gleichwertigen Chancen auf Bildung, Gesundheit und Teilhabe haben wie Weiße? Hören Sie dazu das folgende Feature. You know, when I left the street, I was like 20 years old. You know, I had just made 20 years old. And I was just coming into the world. Mit 20 wurde ich verhaftet. And after 27, eigentlich hätte mir die Welt offen stehen sollen. Out, I'm 47. Als ich im Alter von 47 freikam, hatte ich meine besten Jahre im Gefängnis verbracht. And the best part of me has been there. No eyewitness. No confession. No weapons. Es gab keine Augenzeugen, keine Tatwaffe, kein Motiv. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass ich und der andere Angeklagte uns überhaupt kannten. Es ist furchtbar zu realisieren, dass jemand das alles manipuliert hat, um einen Unschuldigen wegen Mordes zu verurteilen. What was your work there? What did you work for? Well, I had several jobs while I was in prison. Sie sagten, Sie waren in den Feldern? Yeah, I worked in the field, but ich musste Baumwolle pflücken und die Baumwolllager des Gefängnisses auffüllen. Angola ist eine über 7.300 Hektar große Baumwollplantage. Angola is 18,000 acres. Das klingt nach Sklaverei. That's where they get the name Angola. The aus dieser Zeit stammt der Gefängnisname Angola. From Angola. Die ersten Sklaven der Plantage stammten aus Angola. Spielt es eine Rolle, dass sie jung und Afroamerikaner waren? Anthropogen Schwarz. Feature von Christian Lerch. Around these little small rivers, there's marsh grass, right, which is right now is very brown, but am Rande der Flussarme sehen Sie Sumpfgras. Im Moment ist es braun. Im Spätfrühling, wenn es öfter regnet, wird die Natur wieder grün. And then on the sort of edges of the bayou, then of course you have neben der Bayou beginnt der Wald. Er ist voller Eichen. Virginia-Eichen, Sumpf- und Wassereichen und weiße Eichen. Kinder kennen Farben, kein Rassismus. Ob du nun geboren bist oder nicht, gleich wie du aussiehst, welchen Farbton deine Haut oder welche Schattierung deine Augen haben, ob dein Haar fein oder dicht, glatt oder gekräuselt ist, deine Nase schmal oder breit, du Worte aus vollen oder schmalen Lippen, du mit oder ohne Akzent sprichst, gleich in welchem Viertel du wohnst, ob du arm oder wohlhabend bist. Du wirst weiß sein und dadurch ein Leben lang Vorteile haben. After Hurricane Katrina, the family that owned that property, they sold that front piece with all the gorgeous trees on it, the oak trees on it. Nach Hurricane Katrina hat die Familie Dido das Küstenstück mit den Eichen zum Verkauf angeboten. Weiße Didos, die mit uns entfernt verwandt sind. Mein Ur-Urgroßvater war ein weißer Dido. Er wurde von seiner Familie verstoßen, weil er meine schwarze Ur-Urgroßmutter heiratete. Yeah, and so he was disowned by his family, and so my mom would say, when they sold that property, my mom, when the sign went up that property was for sale, my mom was like, wouldn't that be crazy? Als vor einigen Jahren das Grundstück zum Verkauf stand, sagte meine Mutter zu mir, wäre es nicht toll, wenn du es kaufen könntest und unsere Familie auf diese Art bekäme, was uns lange verwehrt war, weil wir schwarz sind? Doch der Verkaufspreis lag bei über 300.000 US-Dollar. Das konnte ich mir nicht leisten. Dein Vater ist kein Rassist. Zumindest war er überzeugt davon, bevor er im Spätwinter in den Süden der USA fuhr. So wie du sein Kind, ist Rasse ein Kind von Rassismus. 40% aller Mississippians sind schwarz. Nachkommen versklavter Afrikanerinnen und Afrikaner. Die bleierne, graue Wasseroberfläche des Meeres begleitet deinen Vater täglich, wenn er auf dem Highway 90 die Golfküste Mississippis von Osten nach Westen fährt. Parallel zur Straße läuft ein 42 Kilometer langer, menschenleerer Streifen hellgelben Sandes. Nicht nur während der spätsommerlichen Hurricane-Saison trägt die Natur beständig diesen längsten, künstlichen Sandstrand ab. Unaufhörlich bläst der Wind Sandkörner ins Landesinnere. Im Geburtsjahr deiner Tante vor 53 Jahren gab es in den Städten Gulfport, Biloxi und Pass Christian bunte Neonschilder vor Geschäften, Krankenhäusern und Behörden. Eingang für Farbige. Mit Pfeilen zum Hinter- oder dem Seiteneingang. People should know this. You know what I'm saying? Because it's too easy for so many people to pretend that we don't exist, you know, and that and to sort of live their lives without knowing that so many black people, you know, in the South, in the United States, are living very different lives. Es ist einfach so zu tun, als ob es uns nicht gäbe, zu ignorieren, dass schwarze Menschen im Süden, überall in den USA, ein Leben führen, das geprägt ist durch Leid und Traumata. Like, I have to tell these stories because I have to let people know that, you know, my brother lived and CJ lived and Ronald lived. Ich fühle mich verpflichtet, diese, unsere Geschichte zu erzählen. Ich muss die Menschen wissen lassen, dass mein Bruder lebte, dass CJ lebte und Ronald und Rog, dass all die jungen Männer lebten und zu früh gestorben sind. Sie starben, weil sie arme, schwarze Menschen im Süden waren. Wären sie wohlhabend und weiß gewesen, wären sie noch am Leben. You know, white boys, I think that most of them would still be alive. In dem Augenblick sieht Jasmine Ward kurz weg. Scham steigt in deinem Vater auf, für seinen Drang nachzufragen, in der privaten Geschichte der 41-Jährigen zu graben, sie zu animieren, sich an Verlust und Schmerzen zu erinnern. Dein Vater hat weggesehen. It doesn't feel as distant as I think that some people think it should. There were 14 of us living there. You know, 14 like kids and adults living in a 4-bedroom house. I tell you that story because die Vergangenheit fühlt sich nicht vergangen an. Wir waren 14 Kinder und Erwachsene in einem 4-Zimmer-Haus. Ich erzähle Ihnen das, weil wir arm aufgewachsen sind. Wir haben nur überlebt, weil uns der Staat unterstützte mit Essensmarken und durch das Mutter-Kind-Förderprogramm. Food through the Women Infinite Children Program, you know, so, you know, we were, you know, drinking powdered milk and, you know. Als Kinder ernährten wir uns von pulverisierter Milch, die wir mit Wasser und trockenen Frühstücksflocken mischten. Und von sogenanntem Regierungskäse. Big plastic orange block, totally gross. Widerlich. Ein oranger, zäher Gummiblock. Der tiefe Süden. Die Staaten Louisiana, Alabama und Mississippi zählen zu den ärmsten Bundesstaaten der USA. Jeder Vierte lebt von weniger als 12.000 US-Dollar im Jahr. Davon ist die große Mehrheit schwarz. Was halten Sie von meinem Vorhaben, nach Mississippi zu fahren, um in verarmten afroamerikanischen Gemeinschaften Aufnahmen zu machen? Ich möchte, dass Sie sich im Vorfeld ein paar Gedanken machen. Wir könnten so tun, als ob ich Amerikaner sei. Dein Vater ist nicht unvorbereitet in den Süden gereist. Zuvor traf er die Soziologin Robin DiAngelo. Sie ist Professorin an der University of Washington und gibt amerikaweit Aufklärungsworkshops und Trainings. Ich möchte Sie als Deutschen ansprechen und auch deutsche Hörer erreichen. Wenn nicht, würden wir die Vorstellung untermauern, dass Rassismus nur in den USA existiert. Ich habe viele Weiße aus Deutschland getroffen, die darauf bestehen, dass es dort keinen Rassismus gibt. Und ich habe zahllose E-Mails von People of Color aus Deutschland erhalten, die mir schreiben, komm zu uns und rüttle die Weißen endlich auf. Tragisch verarmte schwarze Menschen. Ein Sujet und Bild, das weiße Filmemacher oder Journalisten wie dein Vater gerne schaffen und reproduzieren. Beim weißen Publikum, so Robin DiAngelo, erzeugt es wohlwollende, warme Gefühle gegenüber Schwarzen. Eine abwertende Haltung. I want to tell a story. I want to tell a story of racism, of structural racism. Ich möchte eine Geschichte erzählen über strukturellen Rassismus. Muss ich dafür reflektieren, was es heißt, weiß zu sein? You're in that dilemma, right? You're a white person in radio. Ihr Dilemma ist, dass Sie weiß sind, doch nun in Ihrer Rolle als Journalist versuchen, einem weißen Publikum beizubringen, was Rassismus bedeutet, damit es aufhört, People of Color weniger Leid zuzufügen. And, you know, Sie sind in den Südstaaten unterwegs, als weißer Mann, um Schwarze zu treffen und um weiße Solidarität aufzubrechen. Ich hoffe, es ist nicht nur zu Ihrem Vorteil, sondern zum Nutzen aller. Keep in mind, I was in the Marine Corps. I'm a combat Marine in Vietnam. Im Vietnamkrieg kämpfte ich in einer US-Marineeinheit. And even as a young person, even back then, you know, you felt somebody hit you, you know, you both fight back, you know. Es war damals üblich, dass ich mich von den weißen Soldaten schlagen ließ, ohne dass ich mich wehrte. But we were trained to, you know, to ball up in a ball, you know, and let them beat us, you know. Das hat man uns so beigebracht. Ein dunkles, zugiges Büro unweit des Hafens von Biloxi. Der Mann, der deinem Vater gegenüber sitzt, mit den knochigen Wangen, im dunkelroten, zu groß geschnittenen Anzug, ist ein lokaler Radiopastor. James Lewis Black, James L. Black, BLSC. James Black hat gekämpft. In Nam, wie er sagt, weit entfernt von Mississippi, im Krieg in Südostasien. Und danach als dekorierter Soldat in seinem Geburtsort. Bloody Sunday. Blutige Kämpfe zwischen einem weißen, bewaffneten Mob und schwarzen Strandbesuchern, die sich gegen das Badeverbot am Oststrand Biloxis auflehnten. 1960, am Sonntag nach Ostern. Rotes Blut quoll aus verschwitzten, schwarzen Körpern auf den Sand. So etwas wäscht das Meer nicht weg. 3 Jahre später ermordeten sie Medgar, Malcolm und schließlich Martin. 1968, im Jahr, als Dr. King Jr. erschossen wurde, ist seine Tante zur Welt gekommen. Keine der zentralen Personen der Bürgerrechtsbewegung hat das 40. Lebensjahr erreicht. James Black marschierte mit den Dreien. Mit Dr. King Jr., Medgar Evers und Malcolm X. You talk about it too much, you get angry, you know, and come up in you. And so that's, and I think white folks still don't understand that we can shoot and kill too, you know. Darüber zu sprechen macht mich rasend. But we, den Weißen war nicht bewusst, dass auch wir uns hätten wehren und zurückschießen können. Wir predigten damals Friede und Geduld, doch nicht alle Schwarze unterstützten diese Form des Widerstands. Wir vertrauten den Gerichten, aber sie waren auch weiß. Heute würde es sicherlich nicht mehr so friedlich ablaufen, das kann ich Ihnen versprechen. no way. Die nötigen Waffen haben wir heute. Preachers that got all kind of weapons, you know, but we're just not going to take it in like we did then, you know. I don't know. America's kind of like a bomb waiting to explode in my mind. Die USA sind eine Bombe. So sehe ich das. Die kurz davor steht zu explodieren. Weiße Verbrecher werden hier vor Gericht oder von der Polizei, den Männern in Blau, anders behandelt als Schwarze. Sie respektieren uns nicht. Gibt es das bei Ihnen in Deutschland? Deinem Vater fallen Anfeindungen und Diskriminierung von Flüchtlingen, Muslimen oder von Sinti und Roma ein. Fremdenfeindlichkeit, die boshafte Schwester von Rassismus. Schwarzsein und Autofahren. Als Schwarzer an öffentlichen Plätzen oder Parks ein Nickerchen machen. In einem Coffeeshop sitzen. Vor einem Geschäft auf Freunde warten. Für Weiße normaler Alltag. Schwarze werden dafür regelmäßig verhaftet, geschlagen oder gar getötet. Martin Luther King war vom Weg der gewaltlosen Veränderung überzeugt. In den 1960er Jahren waren sie uns auch zahlenmäßig überlegen. Auf 8 Weiße kam ein Schwarzer. Das Blatt hat sich gewendet. Heute gibt es mehr Latinos als Schwarze. Und in 20 Jahren werden Latinos und wir gemeinsam dieses Land kontrollieren. Hoffnung auf Veränderung schöpft James Black aus apokalyptischen Bibelpsalmen. Und er vertraut auf die absehbaren Folgen der demografischen Entwicklung. Das weiße Amerika wird untergehen, weil sich weiße Vormachtstellung auf Rationalität und auf eine weiße Mehrheit verlässt. Empathielos andere zu ignorieren, kann ein schrecklicher Nachteil sein, wenn sich die Zahlen verändern. Noch sichern politische Instrumente wie das illegale Gerrymandering die weiße politische Vorherrschaft in Mississippi. Dabei werden Wahlbezirke durch politisch eingesetzte Wahlkommissionen manipuliert, damit weiße Politiker bei Wahlen bevorteilt werden. Weiße verlieren ihre Mehrheitsposition. Das wird alles verändern. Bis heute betrauere ich den Umstand, dass wir hinter die Latinos auf den zweiten Platz gefallen sind. Durch gezielte Abtreibungsbemühungen gegen Schwarze. Wir wussten das damals schon. Deswegen protestierten wir gegen die erste Klinik in Harlem. Männer in Weiß, die unsere schwarzen Babys töteten. Das war kein Zufall. Die Abtreibungskliniken wurden geschaffen, um unsere Geburtenrate zu reduzieren. Latinos sind katholisch und lehnen Abtreibungen ab. Deswegen ist ihr Anteil gewachsen. And now the numbers have risen, you know. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be all right. Father, we are so grateful for who you are. Im sauber getrimmten kleinen Park neben dem weißen, kalkverputzten Rathaus von Gulfport aus dem 19. Jahrhundert wacht mit erhobenem Säbel die Statue eines konföderierten Kapitäns über den Parkplatz. Mannshohe SUVs und alte, verbeulte Nissans und Chevys sind die favorisierten Fahrzeuge auf den Straßen der Freien und Tapferen. Symbole der konföderierten Südstaaten auf Autokennzeichen und Windschutzscheiben. Of 45 Bürger warten an diesem Nachmittag auf den Beginn der Gemeinderatssitzung. Als dein Vater den Sitzungssaal betritt, nimmt er unbedacht auf der linken Seite Platz. Als er realisiert, dass er sich auf die weiße Seite gesetzt hat, springt er auf, um nach rechts in die Reihen der Schwarzen zu wechseln. Das folgende Gelächter über das ungewollte Schauspiel deines Vaters bricht kurz die angespannte Stimmung zwischen schwarzen und weißen Bürgern. Man sagt, die Segregation erreicht sonntags in den Kirchen der USA ihren Höhepunkt. Auch in den Gemeindesälen des Südens. 5 Weißen stehen 2 schwarze Gemeinderäte gegenüber. Die Sitzung um die Erweiterung eines Sportplatzkomplexes ist aufgeladen. Ma'am, we're out of order on this. We're gonna stay on this one. It's not fair. It's not right. You all don't live in no flood zone, all of you. Mary Ann Thigpen, eine 80-jährige Frau aus Forest Heights, trägt die Verzweiflung ihrer Mutter und ihres Vaters, die Unterdrückung und Ausbeutung ihrer versklavten Großeltern im Gesicht. And they not have homes to live in. It's not right, y'all. It's not fair. Mary Ann Thigpens Wut verstärkt ihr Zittern. Der ins Haar gesteckte kleine lila Hut, ihr Krückstock und das Smartphone fallen der Reihe nach zu Boden. The motion before you is to authorize administration to move forward with legislation with private, with local and private. All those in favor say aye. Aye. All those opposed? Nay. It's 6-1. It already does. It's already. They're going to make it work. Right. All they do is put it on the Sie mussten ihre Häuser nicht abreißen nach der Flut. Ich schon. Ich leide und ich kämpfe für uns. Doch ich bin müde. 49 Jahre kämpfe ich für meine Leute. Ich bin es leid. Ich bin verletzt und müde. And I'm tired. And don't you put me on no TV crying. It's not fair. Wagen Sie es nicht, mich weinend aufzunehmen. Das ist nicht fair. Ich möchte nicht, dass Sie mich so zeigen. Es muss ein Ende haben. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. They're planning on putting like a sports complex, like with soccer, I guess. Sie planen in Gulfport Fußballtrainingsplätze. Zu der Sitzung kamen eine Menge Leute aus Turkey Creek und aus Forest Heights. Ich bin mir nicht sicher, wo das ist. Im Norden von Gulfport. And see, they were super upset because they were saying. Sie waren echt aufgebracht. Ihr investiert unser Steuergeld in ein Sportzentrum, doch jedes Mal, wenn es regnet, stehen unsere Häuser im Wasser. Sie werden überschwemmt. You know, put any money into the infrastructure in our parts of the city, you know, to so that we can stay where we are, you know, so we can so our community can exist and people crying and Sie sagten, wir wollen nicht, dass Geld in dieses Projekt gesteckt wird und fordern, dass unsere Infrastruktur verbessert wird, damit wir dort wohnen bleiben können. Unsere Nachbarschaften nicht überflutet werden. Menschen schrien und weinten. Nur die schwarze Stadträtin hat sich auf ihre Seite gestellt. Es geht immer um Rasse, nicht wahr? Jasmine Ward spricht kraftvoll. Ihre Hände bewegt sie dabei ruhig und bedacht. Ein Ausdruck von Skepsis verbirgt sich tief in den Augen über den dunklen, ovalen Tränensäcken. Sie und ihre jüngeren Schwestern sind in dem stickigen, aufgebockten Wohnwagen am Rande eines kleinen Wäldchens aufgewachsen. Ihre Mutter hat die Familie alleine aufgezogen. Väter gibt es keine in der ehemaligen Sklavensiedlung De Lille, nördlich des Schwemmlandes der St. Louis Bayou. Hi, komm rein. Also, das ist meine mittlere Schwester, Narissa. Großmom. Und sie liegt hinten im Zimmer mit einer Nebenhöhlenentzündung. Das hat sie schon seit 2 Monaten. Hi, da ist Shireen. This is Shireen. Störe ich? That's my youngest sister. Meine jüngste Schwester. Durch die Plastiktüre sind aus dem Schlafzimmer Husten und Röcheln der Mutter zu hören. Sie ist bettlägerig, strauchelt von einer Krankheit zur nächsten Infektion. Nicht wie deine Oma, die mit knapp 80 Jahren noch Rad fährt und ins Theater geht. Deine Oma musste noch keines ihrer Kinder begraben. Über der geblümten Couch in der Ecke des Wohnwagens hängen Bilder von Jasmine Wards Bruder Joshua in Basketballshorts und sein Mittelschulabschlusszeugnis. Sie reparieren das Abwassersystem in unserer Nachbarschaft nicht. Deswegen werden unsere Häuser regelmäßig bei Regen durch Abwasser geflutet. Die Entwässerung funktioniert nicht. In manchen Schulen fehlt es an Unterrichtsmaterial und Büchern. You know, they're still Rassismus besteht immer noch, nur auf andere Art. Just like, systematischer, struktureller Rassismus. Genau, weniger offensichtlich. Sie beschimpfen uns heute nicht mehr. Shireen trägt einen dicken schwarzen Brillenrahmen auf der Nase. Sie ist der Tomboy der Familie, interessiert sich für Sport und Hip-Hop. Ihre langen, in Braids geflochtenen Haare sind streng aus dem Gesicht geknüpft. Ein freundliches, offenes Gesicht. Seit einigen Monaten ist die Volksschullehrerin arbeitslos. Narissa hat noch eine Arbeitsstelle. Sie ist Pflegerin in einem Altenheim an der Golfküste. Der pinke Kittel spannt über ihren Bauch. Ihr Gesicht und ihre Stimme sind müde nach einem langen, beinahe 10-stündigen Arbeitstag. When it comes down to like jails, like arresting, of course they're gonna arrest more, you know, blacks and whites. You have some. Schwarze werden häufiger inhaftiert als Weiße. Ein Schwarzer und ein weißer Mann bekommen für die gleiche Tat unterschiedlich lange Haftstrafen. Mittlerweile werden wir zwar nicht mehr offen bedroht, unterdrückt werden wir trotzdem. Du hast recht, der weiße Mann, der unseren Bruder getötet hat, was hat er bekommen? 3 Jahre? Ja, es muss sich was ändern. Bixi hat auch angetrunken einen Unfall verursacht und sitzt dafür lebenslang ein. Das Traurige ist, dass unser Leben scheinbar keinen Wert hat. So wird es uns zumindest vermittelt. Gerade durch die Polizei, die uns eigentlich helfen und beschützen sollte. Jedes Mal, wenn mein Sohn aus dem Haus geht, zur Arbeit oder in ein Geschäft, fürchte ich um ihn. Schwarze Kinder müssen früh lernen, keine Kinder zu sein. Die Folgen von Renitenz, von Jugendstreichen und Frechheiten können tödlich enden. Die Schwestern wissen, dass trotz enger Behütung und aller elterlichen Vorsicht die Körper ihrer Kinder, speziell jene der Söhne, durch Polizeigewalt gefährdet sind. Tamir Rice war 12. Emmett Hill war 14. Trayvon Martin 16 Jahre alt, als sie getötet wurden. Bereits im Kindesalter müssen wir es ihnen eintrichtern. Für uns Eltern ist es schrecklich, weil du instinktiv daran glaubst, dein Kind vor allem schützen zu können. Wenn du mit deinen Kindern darüber sprichst, räumst du ein, richtig, dass du sie nicht schützen kannst. Ich hasse es, aber ich muss es ihm beibringen. Wenn die Polizei meinen Sohn aufhält oder sie ihn ansprechen, soll er ihren Anweisungen folgen. Er soll immer seine Hände und sein Gesicht zeigen. Er muss sich Autoritäten gegenüber besonders kooperativ verhalten, nicht nur gegenüber der Polizei. Ich werde ihn nicht in Ruhe lassen. Sei vorsichtig und ihn auf Trab halten, damit er erst gar nicht in solche Situationen gerät. Er soll zur Schule gehen. Ich bezahle ihm Basketball, Footballtraining, alles, um ihn von der Straße wegzuhalten, damit er bloß keinem Risiko ausgesetzt ist. Für unsere Kinder fühlt es sich an, als ob sie in einem Gefängnis leben. Einmal geriet mein Sohn in einen Streit, weil er von einem Mitschüler gehänselt wurde. Beide wurden auf die Polizeiwache gebracht, in Handschellen. Der Vater des anderen Kindes war auch dort und regte sich auf. Ist das denn wirklich notwendig? Musstet ihr die beiden in Handschellen abführen und sie mit Haft bedrohen? Was bringt ihr unseren Söhnen dadurch bei? Ihr zeigt ihnen, dass sie für jede Kleinigkeit im Gefängnis landen. So funktioniert das System für uns. I don't know, because when I talk to him about it, like I wanted to, I want him to know about everything. You know what I'm saying? Like I just don't want to tell him about what is happening now. Ich bin unentschlossen, was ich meinem jüngsten Sohn sagen werde. Ich möchte, dass er alles weiß, nicht nur, was jetzt gerade passiert. Shireen, ich verstehe deine Argumente. Ich soll ihm sagen, sei höflich zur Polizei, zeig immer deine Hände, ordne dich unter, folge immer ihren Anweisungen, aber ich möchte, dass er die Gründe kennt, warum das geschieht und dass es nicht erst in der Gegenwart so ist, dass es in Amerika für schwarze Männer und Frauen schon immer so gewesen ist. In America, right? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn du mit deinen Kindern dieses Gespräch führst, müssen sie früher als notwendig erwachsen werden. You're making them grow up a little bit faster than they need to. Seit der Geburt hatte dein Vater Vorteile durch seine Hautfarbe. Die ersten Freunde, mit denen er spielte, waren Kinder von Einwanderern aus Ostanatolien. Sie wohnten mit ihren Familien beim Bauern nebenan im ehemaligen Schweinestall. Ein kleines Gangfenster an der gesamten Vorderfront ihres Wohnhauses. Ihre Wäsche wuschen sie im kalten Wasser des Brunnens, der ehemaligen Tiertränke. Von seinem Platz am großen Lärchentisch konnte dein Vater das Haus der Freunde sehen. Ab und zu saßen sie mit ihm am Familientisch, waren eingeladen, Kekse zu essen, Kakaomilch zu trinken und schauten durch das breite Fenster auf den umgebauten Schweinestall. Mit dem Abschluss der Volksschule endete auch die Freundschaft. Die Kinder der Einwanderer kamen in eine Hauptschule. Dein Vater besuchte ein Gymnasium. So, Mann, warum schleichst du so? Oh, oh, der Hund ist überfahren worden. There are a couple houses in here in DeLille that are two-story. Es gibt ein paar mehrstöckige Häuser in DeLille, die von Schwarzen bewohnt werden. Mit ein paar meine ich genau zwei. Vermehrung und Weitergabe von Wohlstand gibt es hier nicht. In meiner Jugend lebten die meisten Menschen von Zahltag zu Zahltag. Nein, heute ist viel Polizei auf der Straße. Scheiße, ich dreh besser um. Ist das Davis Street? Das Swanies. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch was verkaufen. Früher war es das einzige Lebensmittelgeschäft für Schwarze. Dort drüben ist das Grab meines Bruders. Part of white socialization is to one be socialized to be ignorant on racism. Wir Weiße wachsen Rassismus ignorierend auf, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Kein Weißer in einer weiß dominierten Gesellschaft oder einer ehemaligen Kolonialgesellschaft ist sich seiner rassistischen Vorteile bewusst. Keiner will wahrhaben, dass es besser und leichter ist, weiß zu sein. We're not given good information. What we're taught is that to have that socialization would mean we were bad people. Gleichzeitig wird uns beigebracht, dass wir schlechte Menschen sind, würden wir uns das eingestehen. Wir verlangen von People of Color, dass sie uns Beispiele geben, über ihre Erfahrungen mit Rassismus sprechen und wir bewerten, ob es legitime Erfahrungen sind. Weiße lehnen sich zurück und urteilen darüber, ob es Rassismus ist oder nicht. Bereits nach kurzer Zeit bemerkt dein Vater den Impuls, das Aufnahmegerät abzuschalten. Robin DiAngelo würde es nicht merken, hofft er insgeheim. Schmerzhaft ist es, der Soziologin zuzuhören. White people, we are pieces of work. You know, we are really, really difficult. Weiße sind unheimlich schwierig und widerstandsfähig, weil wir in die rassistische Hierarchie investiert haben. Tief im Inneren streben Weiße nicht nach Gleichheit, weil es bedeuten würde, dass unsere Häuser und unsere Grundstücke an Wert verlieren, weil die Schulen für unsere Kinder schlechter würden, weil unsere Nachkommen keine Vorteile mehr gegenüber anderen hätten. Journalisten und akademische Kritiker vergleichen die 62-Jährige mit einer modernen Cassandra. In ihren Workshops und Artikeln treibt Robin DiAngelo ihre intellektuelle Faust rücksichtslos in die Wunde weißer Mehrheitsgesellschaften. You actually have to work not to see this. This is not innocence. Den eigenen Rassismus nicht wahrnehmen zu wollen, erfordert persönlichen Einsatz. Das ist nichts Unschuldiges, nichts, was unabsichtlich geschieht. Sie sind Teil des Problems. And not know what to do about racism. Weiße wehren sich dagegen, die Solidarität mit anderen Weißen zu brechen und über ihren Rassismus zu sprechen. Aber genau das muss man tun. Die hochgeschossene Frau mit dem dunkelrot gelockten Haar wird von Blue-Chip-Unternehmen und in Silicon Valley eingeladen, um vor großflächigen LED-Wänden Mitarbeitertrainings zu halten. Tausende Userinnen und User, die ihre Videos auf YouTube gesehen haben, melden sich privat bei Robin DiAngelo, um zu lernen, ihr Weißsein zu reflektieren. Wie dein Vater kommen sie mit der festen Überzeugung, nicht rassistisch zu sein. Wenn wir hier fertig sind, kann ich Ihnen Ratschläge für Ihre Recherche im Süden mitgeben. Es wird schon funktionieren. Haben die Leute denn zugesagt, sich mit Ihnen zu treffen? Ja, of course. So here's something to remember. Day in and day out, it's white progressives who cause the daily. Sie müssen sich über eines im Klaren sein. Weiße Progressive sind es, die täglich den größten Schmerz verursachen, den People of Color mit nach Hause nehmen. Denn wir sind es, die uns so sicher sind, keine Rassisten zu sein und weigern uns deshalb, an uns zu arbeiten oder reagieren verletzt auf den Vorwurf. Weil unsere Identität so stark mit Offenheit verbunden ist. DiAngelo erteilt deinem Vater eine Lektion. Nach einigen Minuten erwischt er sich dabei, wie sein Blick hinter DiAngelo auf der monotonen, beigen Tapete ihres Hotelzimmers hängen bleibt. Er beißt seine Zähne zusammen und presst die Lippen aufeinander. Dein Vater solle sich bewusst sein. Als Weißer in einer westlichen Gesellschaft ist er ein Nutznießer von Rassismus. Wird Ihre Stimme in der Sendung zu hören sein? Ja, ich werde zu hören sein. Zentral ist ständige Selbstreflexion. Ich habe dazu einige konkrete Fragen in meinem Buch. Keine Sorge, sie funktionieren auch bei Deutschen. In welchem Alter haben Sie mitbekommen, dass es schwarze Menschen gibt? Wie haben Sie von Schwarzen erfahren? Durch Filme, das Fernsehen oder das Radio? Ich schätze, Sie waren etwa 5 Jahre alt. Wo haben Sie gelebt? Wie hat es dort ausgesehen? Versuchen Sie, sich an Ihre Kindheit zu erinnern, als Sie begannen, die Welt wahrzunehmen. Woher hatten Sie diese Informationen? Right. Where did I get my information? Im Sommer 1985 wurde deinem Vater das Gesicht schwarz geschminkt. Er war Statist in Mozarts Zauberflöte und wurde mit einer Gruppe gleichaltriger, weißer Bürgerkinder während des zweiten Aufzugs auf die Freiluftbühne der Oper geschickt. Die Kinder waren junges, buntes, rassistisches Beiwerk auf der riesigen Opernbühne auf dem See. Dein Vater kannte Abbildungen von Schwarzen aus einem Kinderbuch, orientalische Märchen oder aus Comicheften. Die Afrikaner waren Bedienstete der tollpatschigen Römer. Auf den Plattencovern deiner Tanten und deines Onkels, Nina Simone und Michael Jackson, waren schwarz. Prince und Sade, schwarze Popstars der 1980er. Einmal hatten deine Großeltern Gäste zu Besuch. Ein schwarzer Mann gab deinem 6-jährigen Vater die Hand. Er stammte aus Kanada, war groß und durchtrainiert, wie ein einziger Muskel, und er roch nach Duschgel. Die Innenflächen seiner Hände waren hell und weich, und er lachte laut und freundlich. Trotzdem fürchtete dein Vater, der Mann würde seine Hand zu stark drücken. So, individual conscious malintent. Die Definition von Rassismus als eine bewusste, böswillige Absicht und Handlung Einzelner ist ein perfektes Schutzschild für systematischen Rassismus. Damit wird die Unmöglichkeit gesetzt, mit Weißen, und ich würde Deutsche hinzuzählen, über tief verwurzelte rassistische Weltanschauungen zu sprechen. In einer von Weißen beherrschten Gesellschaft fällt es nicht auf, dass weiße Menschen zur Norm für die gesamte Menschheit emporgehoben worden sind. Ich fühle mich in der Tat wohl, den Begriff White Supremacy, weiße Vorherrschaft, zu benutzen. Der Begriff inkludiert extreme Neonazis, doch ist es eben auch eine hochgradig passende Definition für unsere Gesellschaft. It's going to be difficult for me. You mean going down there? You're nervous now? Das wird schwierig für mich. Sie meinen, in die Südstaaten zu reisen. Sind Sie aufgeregt? I was nervous before. In den USA haben 75% der Weißen keinen persönlichen Kontakt oder eine Beziehung zu ihren schwarzen Mitbürgern, bloß einen vermittelten. Bilder, Vorstellungen und Vorurteile entstehen deswegen, meist indirekt, durch Werbung, Medien, Filme, Bücher und Online-Serien. Auf diese Weise werden die ersten bitteren Tropfen weißer Vormachtstellung geschluckt. Meistens gehen wir auf People of Color zu, wenn wir etwas über Rasse wissen wollen. Als ob wir annehmen, Rasse sei etwas, was sie auszeichnet oder was sie tun. Und das verstärkt die Annahme, dass sie ein Problem haben und wir nicht. Wir möchten von ihnen lernen, fragen uns selbst aber nicht, was wir für eine Rolle spielen. Um Schwarzsein zu verstehen, muss sich dein Vater seines Weißseins bewusst werden. Ein mittelalter Journalist mit Mikrofon und teurem Aufnahmegerät, einem Notizbuch in der Hand, trifft wildfremde Menschen, hört ihnen hinter verschlossenen Kopfhörern zu und sieht ihnen auffordernd in die Augen. Mit der persönlichen Sicherheit, zur Mehrheit zu gehören. I'll never forget a quote. It's a black woman who says, first of all, forget that I'm black. Es gibt ein passendes Zitat einer schwarzen Frau. Erstens, vergiss, dass ich schwarz bin. Hör auf, mich darauf zu reduzieren und lass mich nicht ausschließlich über Rasse sprechen. Zweitens, vergiss niemals, dass ich schwarz bin und dass wir deshalb unterschiedliche Erfahrungen machen. Diese Spannung müssen Weiße ertragen, Schwarze nicht herabzusetzen, aber auch nicht so zu tun, als ob Schwarzsein keine Bedeutung hätte. Skin matches the hero, likeness, the image. America feels safe with my music and their systems in a suit of me perfect. The role out the building, and if I'm the hero, you know who gets cast as the villain. White supremacy isn't just a white dude in Idaho. White supremacy protects the privilege I hold. White supremacy is the soil, the foundation, the cement, and the flag that flies outside of my home. White supremacy is our country's lineage, designed for us to be indifferent. My success is the product of the same system that let off Darren Wilson guilty. We wanna dress like, walk like, talk like, dance like, yet we just stand by. We take all we want from black culture, but will we show up for black lives? I felt really good the first time that I could feel racism. Mm-hmm. Because I'm... Ich spüre durch ihre Bücher Rassismus. Ich bin weiß und ein Mann. Dennoch konnte ich verstehen, was es heißt, Rassismus ausgesetzt zu sein. War das ihre Absicht? It's not about, you know, the word nigger. It's about the language that invented the word nigger, right? It's about the history of the word. It's about, es geht mir nicht darum zu erzählen, wie es ist, Nigger genannt zu werden, sondern um das System, das diesem Wort Bedeutung verleiht. You know, I feel like in a way, you know, I don't have to create. Ich glaube nicht, dass ich einen einzelnen rassistischen Bösewicht erschaffen muss, der das Unterdrückungssystem und die Gewalt repräsentiert. Das ist nicht die Realität, die wir Schwarze erleben. Because that's not the reality that I see. That's not the reality that the people around me and that I still, you know, in many ways like live, you know. Sehen Sie, ich war eine der ersten in meiner Familie, der es erlaubt war, an einem College und später an einer der besten Universitäten des Landes zu studieren. Von Beginn an haben einige meiner Kommilitonen mir zu verstehen gegeben, dass ich nur aufgenommen wurde, nur dort studieren durfte, weil ich schwarz bin, ein Quotenkind. I was black, and so that's why they let me in. In ihren Büchern Vor dem Sturm und Singt ihr Lebenden und ihr Toten singt, führt Jasmine Ward ihre weiße Leserschaft ins Land des strukturellen Rassismus. Wenn rassistisches Stammesdenken die Ursünde ist, bilden Wards Geschichten kraftvolle Gebete zu deren Überwindung. Zweimal wurde die Schriftstellerin mit dem renommierten Literaturpreis, dem National Book Award, gewürdigt. Der sogenannte Geniepreis, das MacArthur Fellowship, wurde ihr 2017 verliehen. In den 1970er Jahren waren Sie die einzige Schwarze in Ihrer Klasse? Yeah, all white class. For years, like I was the only black girl in the school. Über Jahre hinweg war ich die einzige Schwarze in der gesamten Schule. I internalized a lot of that, you know, and I carried a lot of that out with me. In dieser Zeit musste ich einiges einstecken, was ich lange mittragen musste. Selbst als ich in Kalifornien und in New York studierte, hatte ich daran zu kauen. If your whole life, when you're a child, someone is telling you you're less, you're less, you're less, you're less. Wenn dir dein ganzes Leben gesagt wird, du bist weniger, weniger, weniger wert. Du bist die Dümmste im Klassenzimmer. Du hast es nicht verdient, hier zu sein. Then you take that with you, you know. And wenn du das ständig eingetrichtert bekommst, lässt es dich nicht los. An der Universität habe ich beispielsweise nie den Mund aufgemacht, weil ich glaubte, dumm zu sein. Ich traute mich nichts zu fordern oder mich für Recherche- oder Forschungsstipendien zu bewerben. Mit Selbstvertrauen, literarischem Ruhm und 3 Kindern, 2 Söhnen und 1 Tochter kehrte Ward zurück in den Süden. Angezogen vom Schutz des Familienbundes und dem honigfarbenen Sonnenlicht Mississippis. Süß schmeckt die Luft. Die Feuchtigkeit klebt an den Lippen. In den 8 Sommermonaten ist die Hitze hier unerträglich. Und die Haut wird zu einer Klebefläche für Insekten, Ameisen, Haare, Blätter und Blut. Why is it that you came back, Jasmine? Jasmine, warum sind Sie zurückgekehrt? I struggle with like living here. Jeden Tag kämpfe ich damit, hier zu sein, ständig zwischen Unterdrückung und Gewalt navigieren zu müssen. That oppression and that violence every day, and I, you know, so I, and I often, you know, have these like escapist fantasies about living somewhere. Ich habe oft Fluchtfantasien. Stell mir vor, an einem anderen Ort zu leben, meine Familie von hier wegzubringen, an einen Ort, wo wir dem nicht ausgesetzt sind oder wo der Rassismus nicht so schlimm ist. Vielleicht werden wir eines Tages den Süden verlassen. Stell dir vor, das Hakenkreuz-Symbol oder die schwarz-weiß-rote Fahne des Dritten Reichs schmückt deinen Kindergarten, deine Schule oder Universität. Du müsstest als Schulkind, wie in den USA üblich, morgens vor der Flagge deine Hand aufs Herz legen und salutieren. Nun stell dir vor, du bist schwarz. Jeden Morgen müssen zehntausende Schulkinder, Nachfahren afrikanischer Sklavinnen und Sklaven, in Mississippi einen Treueeid auf die Flagge der Südstaaten, dem Symbol des Sklavenhandels, ablegen. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. How people of color navigate hope is. Ob Schwarze Hoffnung haben, dass Rassismus in diesem Land verschwindet? Ich als Weiße darf diese Hoffnung nicht aufgeben. Und das ist schwierig, glauben Sie mir. This gets back to how does it function. So if you don't think I struggle with hopelessness, I do. On the other side of. Andererseits ist mir bewusst, dass es auch zu viel Hoffnung gibt, das sogenannte Pollyanna-Prinzip. Dass wir unterbewusst zu optimistisch sind, dass sich Dinge verbessern. Wohin hat uns die allgemeine Hoffnung der Obama-Jahre gebracht? Wir wurden nachlässig, haben Rassismus keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Und wo stehen wir jetzt? In connection with what you say about discomfort, creating discomfort for white people. Im Zusammenhang mit der Forderung, dass Weiße sich in Bezug auf Rasse unwohl fühlen müssen, meinen Sie damit auch die Forderung nach Reparationszahlungen? Absolutely, reparations. The wealth of this nation was built on 300 plus. Der Reichtum unserer Nation basiert auf über 300 Jahren Versklavung. Bis in die 1960er Jahre hatten die Nachfahren der Sklaven keine Autonomie über ihre Körper. Sie waren nicht frei. Und heute sind Schwarze von Masseninhaftierung betroffen, da die Privatisierung des Gefängnissystems unserem Nutzen dient. Wir Weiße profitieren von der Unterdrückung der Schwarzen. Deswegen ist die Idee von Reparationszahlungen an Schwarze zur Wiedergutmachung wichtig. Wie sie gestaltet werden soll, kann ich nicht beantworten. Wir haben heute die finanziellen Ressourcen, aber nicht den Willen. Glauben Sie, es würde etwas verändern? Das Wasser der Flüsse fließt rückwärts im Süden Mississippis. Es beginnt im Golf und endet im Hinterland. Dort, wo zu viel Himmel ist, wo einst Bäume standen. Können wir uns setzen? Klar, diese Betonbänke gibt es schon seit meiner Highschool-Zeit. These like concrete benches. Können Sie von Ihrem Bruder erzählen? Wir sitzen ja nur wenige Meter entfernt von seinem Grab. Yeah, he's so my brother actually, the last job that he had before he died, he was working at a casino actually, and he was working as a valet. Joshua parkte und holte die Autos der Casino-Gäste. And then he was on his way home. In der Nacht fuhr er nach seiner Schicht Richtung Westen auf dem Highway 90 parallel zum Strand und nahm die Ausfahrt zum Scenic Drive. We were just in Pakistan on the beach, and then he pulled off of 90 and he pulled onto Scenic Drive. Mitten in der Brandung schützt ein brauner, 8 Meter hoher Wall im Meer das Casino-Gebäude, damit drin 24 Stunden am Tag Kugeln an den Roulette-Tischen rollen. Angetrieben vom hochprozentigen Atem und den lauten Rufen der Casino-Gäste. Glücksspiel ermöglicht durch Rentenkonten, ausbezahlte Lebensversicherungen oder Sozialleistungen. Im Beau Rivage Casino arbeitete der 19-jährige Joshua. Allabendlich fuhr er nach Hause in das wenige Kilometer entfernte DeLille zu den dünnwandigen Häusern, spärlich verteilt in einem grünen Wald aus Eichen, Magnolien, Kiefern und Akazien. So he's nearly home. He's in Pakistan. A drunk driver, a white man, was older than my brother. I don't know, maybe like 20 years older than my brother. Mein Bruder wollte nach Hause. Er hatte Pass Christian erreicht, hatte es beinahe geschafft. Ein angetrunkener Fahrer, ein Weißer, etwa 20 Jahre älter als mein Bruder, nahm die gleiche Ausfahrt. Er fuhr viel zu schnell, über 130 km/h. So schnell darf man nicht einmal auf der Schnellstraße fahren. Er schoss meinen Bruder ab, fuhr ihm hinten auf. Joshuas Auto krachte zunächst in einen Feuerhydranten am Gehsteig, rammte dann eine Eiche. Der Aufprall zerquetschte die Brust meines Bruders. Er war sofort tot. Das andere Auto schlitterte den Abhang hinunter Richtung Meer, überquerte den Highway und kam erst im Sand zum Stehen. Dem Fahrer ist nichts geschehen. Er ist aus seinem Auto gestiegen und hat den Strand zu Fuß verlassen. He climbed out of his car and he walked away. They discovered my brother in my brother's car that night. And when they discovered my brother, they thought that he just like lost control of his car. In dieser Nacht fand die Polizei meinen Bruder in dem Wrack und nahm an, er hätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sie wussten nicht, dass er von einem Auto abgedrängt worden war. Sie fanden heraus, wem das zweite Auto am Strand gehörte, und der Mann wurde angeklagt wegen unerlaubten Verlassen eines Unfallortes, nicht wegen Totschlag. He wasn't charged with manslaughter or anything like that. It was as if my brother wasn't even. Im Gerichtsprozess wurde so getan, als ob mein Bruder keine Rolle spielte, als ob er nie gelebt hätte. Der Fahrer wurde zu 5 Jahren Gefängnis und einigen $1,000 Schadensersatz verurteilt. Das Geld hat er nie bezahlt und im Gefängnis saß er nur 3 Jahre und einige Monate. He went to jail for 3 years and a couple of months. Geboren 1981, gestorben 2004. Geboren 1980, getötet 2000. Geboren 1983, gestorben 2002. Jasmine Wards Bruder Joshua, ihre Jugendliebe Ronald und ihr Cousin Roger sind auf dem vor 20 Jahren frisch angelegten Friedhof am Rande des Sportplatzes von DeLille begraben. The tradition is that, especially when somebody young dies, that then you besonders wenn junge Menschen sterben, bedrucken wir T-Shirts mit Fotos von ihnen und ihren Namen, mit Geburtsdatum und Todestag. Usually their birth and or death date on them. Joshua wurde Opfer eines betrunkenen weißen Fahrers und einer rassistischen Gerichtsbarkeit. Roger wurde von der Crack-Epidemie an der Golfküste weggespült. Ronald verübte Selbstmord. Keiner von ihnen erreichte das 23. Lebensjahr. Another reason that people that we get shirts made is because so often when young black people die, especially here in the South, often the people who killed them. Wir machen diese T-Shirts, um darauf aufmerksam zu machen, dass wenn junge Schwarze im Süden sterben, die Verantwortlichen für ihren Tod nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Then I think der Mensch ist ausgelöscht. Feel like an erasure. Of the person who lived. Als ob es sein Leben oder seinen Tod nicht gegeben hätte. Die T-Shirts sind eine Möglichkeit, dagegen anzukämpfen. Diese Person war hier. Sie hat gelebt und hatte ein Gesicht. Wir tragen sie nicht nur zum Begräbnis, sondern immer wieder, bis sie uns vom Leibe fallen. Neue Gräber fressen sich heute in den frühlingsbraunen Rasen des American Football-Feldes. Auf der anderen Straßenseite weht vor der Feuerwehrstation die Flagge der konföderierten Südstaaten an einem Pfahl. Er mag physisch nicht länger hier sein, aber es tröstet mich zu wissen, dass Joshua hier war und es Beweise gibt für diese Tatsache. Fahnen, Monumente und Statuen der Südstaaten auf der einen, kleine Gräber, Gedenktafeln aus Papier an Straßenlaternen und bedruckte T-Shirts auf der anderen Seite. Weißer Geschichte stehen in Mississippi schwarze Erzählungen entgegen. Gesungen und gesprochen, bunt gedruckt und in blauer Tinte. I've been struggling with depression. Ich kämpfe mit einer schweren Depression. Wenn ich mich besonders hoffnungslos fühle und runter auf meine Venen, auf meinen Arm schaue, sehe ich dort seinen Namen auf meinem linken Handgelenk tätowiert. Ein paar Jahre später dachte ich mir, dass es klug ist, wenn ich auch das rechte Handgelenk tätowiere. Anthropogen Schwarz. Feature von Christian Lerch. He didn't sign it with his name, like Love Joshua. He signed it Love Brother. And so I took that letter to. Er hat nicht in Liebe Joshua unterschrieben, sondern in Liebe dein Bruder. Das steht nun auf meinem rechten Arm. Es hilft mir, wenn ich unten am Boden bin und nicht mehr weitermachen will. Diese Tätowierungen sind eine Erinnerung an die Tatsache, dass mein Bruder am Leben war. Because I'm reminded of the fact that my brother was alive. Where do we go, nigga? And we hate po-po when the killer's dead in the street for sure. Mit Larissa Emmy Breitbach, Rabia Wirwig, Justine Hauer, Judith Jakob, Katharina Schmalenberg, Michael Tschikoch und Esther Hausmann. Ton und Technik, Gerd Nesken. Regie, Hanna Georgi. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2019.